Laut Meldung des südkoreanischen Senders MBC hielten die Bewohner des Kreises Gosong im südkoreanischen Bezirk Gangwon am 11. Juli vor dem komplexen Regierungsgebäude in Seoul eine Kundgebung ab. Sie bekritteln dabei die Regierung, die die Wiederaufnahme des Tourismus im Gebirge Kumgang weiterhin ablehnt. Dann verlangten sie von der Regierung die Entschädigung für ihren Verlust aus der Unterbrechung des Tourismus und die Wiederaufnahme des Tourismus im Gebirge Kumgang.